In den USA galt er als einer der bedeutendsten Schöpfer jüdischer Synagogalmusik im 20. Jahrhundert. In Deutschland ist sein Werk nahezu vergessen. Am 23. Februar vor 120 Jahren wurde der Komponist Herbert Fromm in Kitzingen geboren und am 10. März jährt sich zum 30. Mal sein Todestag. Hier im Concerto Bavarese würdigt BR Franken den Komponisten mit einer kleinen Auswahl seines Schaffens. Zu Beginn das Orchesterwerk Pioneers, das er 1971 im Auftrag des Boston Pops Orchestra komponierte. Mit diesem marschartigen Stück, in dem er Melodien hebräischer Lieder zitiert, erinnert Fromm an die zionistischen Siedler, die vor der Gründung des Staates Israel nach Palästina einwanderten, voller Hoffnung auf eine Zukunft ohne Verfolgung und Vernichtung. Samuel Adler dirigiert das slowakische Radiosinfonieorchester. We'll be right back. Mayonnaise, ein Orchesterstück von Herbert Fromm, vorgestellt vom slowakischen Radiosinfonieorchester unter Samuel Adler. Herbert Fromm, Sohn eines Weingroßhändlers in Kitzingen, studierte an der Staatlichen Musikakademie München. Von 1930 bis 1933 war er Kapellmeister an den Theatern in Bielefeld und Würzburg, bis er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten entlassen wurde. Fromm blieb trotz der Judenverfolgung noch bis 1937 in Deutschland, arbeitete als Musiker für jüdische Kulturorganisationen und Gemeinden. Nach seiner Emigration in die USA wurde er Musikdirektor und Organist am Temple Israel in Boston. Parallel dazu studierte er Komposition bei Paul Hindemith, der zu dieser Zeit in Tanglewood unterrichtete. Dem Temple Israel blieb Fromm bis zu seiner Pensionierung 1972 treu. Neben liturgischer und geistlicher Musik schrieb Herbert Fromm bevorzugt Kammermusik. Sein Stil ist deutlich geprägt von seinem Lehrer Hindemith. Wir hören nun ohne Unterbrechung Herbert Fromms Klaviersonate nach einer sephardischen Hymne sowie Fromms einziges Streichquartett. Es musizieren der Pianist Kolja Lessing und das Iturriaga-Quartett. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Das Iturriaga-Quartett interpretierte das Streichquartett von Herbert Fromm. Zuvor spielte der Pianist Kolja Lessing Fromms Klaviersonate nach einer sephardischen Hymne. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2 und Musik des vor 120 Jahren in Kitzingen geborenen Komponisten Herbert Fromm, der bevorzugt Kammermusik schrieb, aber auch Vokalmusik. Hier »The Crimson Sap«. Ein Liederzyklus für Sopran und Klavier, präsentiert von der Sopranistin Carmen Fugis und dem Pianisten Kolja Lessing. Thank you.

Become, it says, for now. Thank you. The Crimson Sap, ein Liederzyklus für Sopran und Klavier von Herbert Fromm aus Kitzingen. Die Sopranistin Carmen Fugis wurde begleitet vom Pianisten Kolja Lessing. Und jetzt noch zwei Stücke von Franz Theodor Reitzenstein, hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2, einem jüdischen Komponisten, der 1911 in Nürnberg geboren wurde und 1934 nach England emigrierte. Zunächst hören wir ein kurzes Scherzo in A-Dur mit dem Pianisten Philipp Martin, gefolgt von Reitzensteins Violinkonzert in G-Dur mit Kolja Lessing und den Nürnberger Symphonikern unter Peter Kuhn. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Der Geiger Kolja Lessing und die Nürnberger Symphoniker spielten unter der Leitung von Peter Kuhn das Violinkonzert in G-Dur von Franz Theodor Reitzenstein, einem jüdischen Komponisten aus Nürnberg.